was gebietet uns das zehnte Gebot? Das zehnte Gebot gebietet uns, zufrieden zu sein mit dem Stande, in welchem uns Gott gestellt hat, und die Armut mit Geduld zu ertragen, wenn es Gott so haben will. Ein Reicher kann arm im Geiste sein, indem er eben sich als Schatzmeister der Armen sieht und so handelt, eben mit den Gütern, die der liebe Gott ihm vermehrt gegeben hat, umgeht, wie der liebe Gott es will, so wie der liebe Gott mit seinen eigenen Gütern umgeht, die er reichlich ausspendet. Genauso kann der Arme eben nicht arm sein im Geiste, reich sein im Geiste, weil er sich mit seiner Armut nicht abfinden will, sie nicht mit Geduld ertragen will. Das heißt also, jeder die Tugend entsprechend üben, gemäß dem, was der liebe Gott ihm gegeben hat, gemäß dem Stand, den der liebe Gott ihm gestellt hat, wie es hier heißt.